Let's talk about a very important subject. Sprechen wir über ein wichtiges Thema. That someone asked me this week. Jemand hat das heute erwähnt, hat es diese Woche erwähnt. They came into my office and they asked me this question. Und jemand kam zu mir ins Büro und fragte mich. What does it mean? Was bedeutet das? To have a covering. Einen Schutz zu haben, eine Bedeckung zu haben. Yeah. And we'll think of, keep that in mind as we read the story here. Haltet das im Hinterkopf, während wir diese Geschichte hier lesen. Because we're going to see someone who steps out of his covering. Weil hier beobachten wir jemanden, der aus seinen Schutz verlässt. And you see the trouble he gets into. Und die Konsequenzen, die er dann erleidet. Now the English word covering, das englische Wort Schutz. You can't really use the word Bedeckung in German, das right? Wort Bedeckung kann man im Deutschen nicht nehmen. Bedeckung? Nein, a covering is something that covers you. Es ist ein Schutz. Yeah, and it is a protection. Genau. It is a doctrinal and an emotional protection, at least. Ein Schutz, was die Doktrin anbelangt, aber auch die Emotionen. Protects your mind and your emotions, your spirit. Es schützt den Gedanken, es schützt den Geist, es schützt die Gefühle. Your decisions. Es bewahrt deine Entscheidungen. So let's read here, starting with verse 1. Fangen wir gleich bei Vers 1 an. Then Rehoboam went to Shechem, for Israel had come to Shechem to make him king. Und Rehoboam ging nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. It came about that Jeroboam, the son of Nebat, heard of it, for he was in Egypt, where he fled from the presence of King Solomon. Und es geschah, als Jeroboam, der Sohn des Nebat, das hörte, er war aber in Ägypten, wohin er vor dem König Salomon geflohen war, that Jeroboam returned from Egypt. Da kehrte Jeroboam aus Ägypten zurück. Now at the end of Solomon's life, am Ende des Lebens Salomons, he comes out of his covering, verlässt er seinen Schutz, and all hell breaks loose in the kingdom. Und die Hölle wirklich wird angefasst. Spiritually. Geistig bringt die Hölle, bricht das die Hölle covering, los. Our first covering is the word. Unser erster Schutz ist das Wort. Is God's word. Gottes Wort. And God's word protects me. Und Gottes Wort schützt mich. In my mind. In meinen Gedanken. It protects me in my decisions. In meinen Entscheidungen. Number one. Erstens. It encourages me. Es ermutigt mich. Let's pick two words. It instructs me and encourages me. Es unterweist mich und es ermutigt mich. At least that. Mindestens. It will also rebuke me if I need it. Es wird mich auch zurechtweisen, wenn das notwendig ist. But it instructs me and it encourages me. Aber es unterweist mich und ermutigt mich. That's why Baltimore is our covering. Deswegen ist Baltimore unser Schutz. Because Proverbs 12:15. Weil in Sprüche 12:15. The fool is right in his own eyes. Der Tor hat recht in seinen eigenen Augen. Only a fool would think that he can see everything that needs to be seen. Nur ein Narr glaubt, dass er wirklich alles sehen kann, was gesehen werden muss. Only a fool can think that he understands all the intricacies of life. Nur ein Narr bildet sich ein, all die Geheimnisse des Lebens zu durchblicken. We see in war movies. In Kriegsfilmen sehen wir ja. We always hear these words, cover me. Da hören wir immer diese Worte, gib mir Deckung. Yeah. Deckung, right? Take Deckung and give me a Deckung. Cover me. Gib mir Deckung. It's because you only have two eyes and they're only on one side of your head. Und du hast ja nur zwei Augen, jeweils auf einer Seite des Kopfes. If you had seven eyes, hättest du sieben Augen, and you could see every side, könntest du überall hinsehen, then you wouldn't need a covering. Dann bräuchtest du keinen Schutz. But because you can't see everything, doch weil du nicht alles sehen because kannst, you don't know everything, weil du nicht alles wissen kannst, you're not omnipresent, und nicht überall sein kannst you gleichzeitig, need someone who can look and see what you don't see. Brauchst du jemanden, der eben sehen kann, was du nicht siehst. And because we have blind spots, und weil wir blinde Flecken haben, that comes from our personality. Das hängt von unserer Persönlichkeit ab. We are so in the box of our personality. Wir sind eigentlich so in unserer Persönlichkeit eingesperrt. As we studied in Discovery 4 this week and last week. Wie wir das jetzt in der Discovery 4 studiert haben. We live in a box. Wir leben in einer Schachtel. That is in the image of God. Die im Abbild Gottes ist. But is only part of the image. Aber es ist nur Teil von diesem Abbild. And it's the Abbild. Way we view and relate to life. und wie wir aufs Leben uns beziehen. And we become so secure in it. Und darin so zuversichtlich werden. It becomes so familiar to us. Und wir werden mit dem so vertraut. It's so powerful. Es ist so kräftig. The way that we perceive life. So wie wir das Leben beobachten oder and betrachten. And yet it is so incomplete. Und trotzdem ist es so mangelhaft. And this is where blind spots come. Und das sind eben die blinden Flecken. They start with pride. Das fängt mit Stolz an. I must be right because I am always right. Ich muss recht haben, weil ich immer recht habe. Why am I right? Warum habe ich recht? Because it's me. Weil ich es bin. Right? I mean, why should I be wrong? Warum soll ich im Unrecht sein? The whole world is wrong. Die ganze Welt ist im Unrecht, aber ich nicht. Right? This is where blind spots come from. Das sind eben diese blinden Flecken. And our covering, unser Schutz, will protect us. Wird uns bewahren. But a covering is not codependence. Aber ein Schutz ist nicht gegenseitige Abhängigkeit oder Abhängigkeit voneinander. Okay, codependence means I abdicate my personal responsibility. Abhängigkeit in dem negativen Sinn heißt, dass ich meine persönliche Verantwortung verleugne. Look, why don't you take the place of God in my life? Warum nimmst du nicht den Platz Gottes in meinem Leben? And you make my decisions for me. Und machst Entscheidungen für mich. Then I can just be dependent on you. Dann kann ich mich nach dir richten. Then I can relax in my life. Dann kann ich mich in meinem Leben wohlfühlen. And just enjoy it. Und es mich da und freuen. Codependency. Darüber. Das ist Abhängigkeit. And this is what we see in hospitals throughout Europe. Das sehen wir in europäischen Spitälern. We see especially in old Eastern Europe. Oder im ehemaligen Osteuropa. Where you go to the hospital, wo du in ein Spital gehst. And whatever the doctor says is correct. Und was immer der Doktor sagt, muss stimmen. I have a tape that by one nutritionist in America. Ich habe eine Kassette von einem Ernährungsexperten in Amerika. He said that 400,000 people in America die every year. Und er sagt, in Amerika sterben jährlich 400,000 Leute. From a medical error. Wegen einem medizinischen Fehler. I can be checked on that, but I believe those were the figures. 400,000 people a year from medical errors. Ihr könnt das prüfen, aber ich glaube, ich mir es mir richtig gemerkt haben. 400,000 wegen medizinischen Irrtümer. We were in the Vietnam War for 10 years. Wir waren 10 Jahre lang im Vietnamkrieg. Amerika. People had airplanes and bombs and hand grenades and machine guns. Die Leute hatten Flugzeuge, Bomben, Maschinengewehre. Every imaginable way to kill each other. Jede mögliche Art, einander zu vernichten. And in the 10 years, we lost around 50,000 soldiers. Wir haben 50,000 Soldaten verloren in den 10 Jahren. But 400,000 people every year die in America every year. Aber jährlich sterben in Amerika 400,000. From medical mistakes. Von Fehlern, die in der Medizin begangen werden. Codependency means Abhängigkeit bedeutet, why don't you make my decisions for me? Warum machst du nicht, triffst du nicht für mich Entscheidungen? Then if anything happens, it's your fault. Und wenn dann irgendwas passiert, ist es dein Fehler. We need to take responsibility. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Of course, doctors are important. Doktoren sind wichtig. But I need to think with the doctor. Doch ich muss mitdenken mit dem Doktor. One doctor, I went to a doctor on Friday morning. Freitag morgens ging ich zu einem Doktor. Because I had a lump on my throat. Weil ich hatte deinen Knoten im Hals. And he said, Monday morning, 8 o'clock, you get operated on. Und er sagte, Montag in der Früh um 8 operieren wir. I said, just like that? So, einfach he so? He said, just like that. Ja, so. This is serious, we got to operate immediately. Das ist ernst und das muss schnell operiert werden. I went to the Oberarzt. Ich bin dann eben zum Oberarzt. I said, to the head doctor above him, I said, do I really have to be operated on Monday? Ich habe den Chefarzt gefragt dann, muss ich wirklich um 8 Uhr am Montag and operiert he looked werden? At it and he said, er sah you know sich what? Das an und sagte, let's wait 6 weeks. Warten wir 6 Wochen. I said, I like that. Das gefällt mir. Why don't we just wait 6 weeks? Warten wir die 6 Wochen. You know, and you have to make this. You have to be involved and help. You have to say this. You have to be involved and be responsible. Du musst dich selbst involvieren. Du musst verantwortlich sein. And having a covering is the most responsible thing you can do. Und sich um einen Schutz kümmern ist das allerverantwortungsvollste, was du tun kannst. I am making a decision. Ich entscheide mich. To check all of my decisions. Meine Entscheidungen überprüfen zu lassen. I am making the decisions. Das werde ich diese Entscheidungen machen. And yet I don't trust myself completely. Also ich mache diese Entscheidungen, vertraue mir aber nicht völlig. So I'm going to go to someone and see if they see something I don't see. Und so gehe ich zu jemandem, um zu schauen, ob der was sieht, was ich nicht sehe. I don't make decisions for people. Ich mache nie Entscheidungen für Leute. People have to make their decisions. Leute müssen ihre eigene Entscheidung treffen. We've preached the word, wir predigen das Wort. And you hear the word, du hörst you das receive Wort, the word, du empfängst das you Wort, make decisions. Und du machst Entscheidungen. My responsibility is to make sure you hear as much of the word as you can. Meine Verantwortung ist, dass du so viel vom Wort hören kannst, wie nur möglich. As understandably as I can make it. So einleuchtet wie nur möglich, so anwendbar, and then each one of us will be responsible before the Lord. Und jeder ist dann vom Herrn einzeln verantwortlich. Tonight, this is a covering. Heute ist ein Schutz da. To hear the word is a covering. Das Wort zu hören ist ein Schutz. For making a mistake. Für einen Fehler zu machen. It's preventative. Es schützt, bewahrt vor Fehlern. Also encouraging. Aber es ermutigt natürlich. Okay, let's watch a big mistake here. Schauen wir uns hier einen großen Fehler Second an. Chronicles 10 again. 2. Chronik, Kapitel 10. The background of the story is this. Der Hintergrund der Geschichte ist der. Came outside of the covering of the word. Salomon hat den Schutz des Wortes verlassen. And he multiplied wives. Hat sich Frauen angehäuft. 700 wives. 700 an der Zahl. For what? Warum? For what? Aus welchem Grund? 300 concubines. 300 Konkubinen. He was making allegiances with other nations through wives. Und hat sich dann verbunden mit anderen Nationen, indem er sich durch Heirat hat sie eingeheiratet in andere Länder. Also says in 1 Kings. Und in 1. König steht, that he liked them. Dass er sie mochte. He very much enjoyed exotic women. Er hat sich an exotischen Frauen erfreut. Right. Number two, zweitens, he multiplies or he begins to number his forces. Er zählt seine Armee ab. Right? And then he goes into idolatry. Dann fällt er in den Götzendienst. God warned him, don't take foreign wives. Gott warnte ihn davor, fremde Frauen they zu nehmen. They will turn your heart. Sie werden sein Herz abwenden. But he left his covering. Doch er verließ seinen Schutz. He thought he knew better than what God said. Glaubte, er würde es besser wissen. Oh, come on, that's just for normal people. But for kings? Das ist für normale Leute, aber für Könige? I'm not gonna be deceived. Ich werde das da nicht mich täuschen. I know what the word says, but I won't be deceived. Ich weiß, was das Wort sagt, aber ich werde nicht so leicht in die Irre geführt werden. They turned his heart. Doch sie nahmen sein Herz. And he worshipped idols. Und er betete Götzen an. Detestable idols at the end of his life. Ekelhafte Götzen am Ende seines Lebens. This is Solomon. Das ist Salomon. And it says in 1 Kings, in 1. König steht, chapter 11, Kapitel 11, it said that Solomon did not. Das steht, dass Salomon hat dem Herrn nicht mit vollem Herzen gedient, so wie sein Vater David es tat. Wow, that's in 1 Kings chapter 11. Das ist in 1. König Kapitel 11. And you will find that in verse 4. Vers 4. He did not wholly follow the Lord as his father David did. That's all right. Just say what I said. Und es geschah, er hat nicht voll mit vollem Herzen Gott gedient. He left his covering. Er hat seinen Schutz verlassen. And then God was so upset with him. Dann war Gott so verärgert über ihn. Because God appeared to him twice. Weil Gott erschien ihm zweimal. That God said to him, I will now rip the kingdom out of your hands. Dass Gott zu ihm sagte, ich reiße das Königreich aus deiner Hand. He didn't say, I will take it away from you. Er sagte nicht, ich nehme es dir weg. He says, I'm gonna rip er sagte, it away from you. Ich reiße es dir weg. God is upset. Gott ist ärgerlich, verärgert. And I'm gonna divide it. Und ich werde es teilen. I'm gonna leave you a part of it for the sake of my servant David. Um meines Knechtes Davids willen lasse ich dir einen Teil. And I will not do it during your life because of David. Und wegen da um Davids willen werde ich es nicht zu deiner Lebenszeit tun. It's about to happen in his son's life. Doch sein Sohn wird das erleben. Okay, there was a prophecy that Jeroboam would get the northern kingdom. Es wurde vorausgesagt, dass Jeroboam das Nordreich bekommen wird. So Solomon tries to kill Jeroboam. Solomon versucht Jeroboam zu töten. Jeroboam flees to Egypt. Der Jeroboam entkommt nach Ägypten. Solomon is dead. Salomon stirbt. Jeroboam comes back. Jeroboam kommt zurück. And here's what happens. Und hier ist was passiert. Verse 3. In Vers 3. So they sent and summoned him. Und sie sandten ihn. When Jeroboam and all Israel came, they spoke to Rehoboam, saying. Da kamen Jeroboam und ganz Israel und redeten zu Rehoboam und sagten: Your father made our yoke hard. Dein Vater hat unser Joch hart gemacht. That's Solomon. Das war Salomon. Why did he make it hard? Warum hat er das Joch hart gemacht? He was worshiping demons. Weil er Dämonen angebetet hat. Right? If you are not under the covering of the word, wenn du nicht unter dem Schutz des Wortes bist, you not only worship demons, wirst du nicht nur Dämonen anbeten, but your whole behavior is so ungracious. Sondern dein Benehmen wie so ungnadenvoll. Like when David was deceived after he killed Uriah. Als David in der Irre war oder getäuscht wurde, als er Uriah tötete. And then Nathan the prophet came. Und Nathan der Prophet kam. And told him the story. Und ihm eine Geschichte erzählte. Look, there was a man with a sheep and someone took the sheep. Schau, da war ein Mann mit einem Schäflein und der Mann nahm das Schäflein. The guy had 100 of his own. Er hatte selber 100. Came and killed the sheep. Doch er nahm des Armen eines. What should we do with this guy? Was machen wir mit dem? Kill the guy. Bringt's ihm um. Make him pay four times and then kill him. Lass ihn das Vierfache zurückzahlen und dann bringt's ihm um. Wow. Pretty tough stuff, David. Das ist ziemlich hart. Yeah. Well, anyway, you're the man. Ja, du bist der das verdient. And it wasn't no sheep, it was a human being. Und es war nicht ein Schaf, sondern es war ein Mensch. All of a sudden, David is this legalistic tyrant. Auf einmal ist David ein legalistischer Tyrann. Right? Kill the man. Bring ihn um. And when you come out of your covering, und wenn du deinen Schutz verlässt, you become legalistic. Wirst du legalistisch. Or lawless. Oder gesetzlos. You just become spiritually weird in some way. Du wirst geistig komisch in verschiedenen either Bereichen. Emotional or whatever. Emotionell oder sonst. Your father made our yoke hard. Dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Now therefore lighten the hard service of your father and his heavy yoke which he put on us and we will serve you. Und nun erleichtere den harten Dienst seines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat, dann wollen wir dir dienen. And he said to them, er sagte ihnen, return to me in 3 days. Noch 3 Tage, dann kommt wieder zu so mir. The people departed. Und das Volk ging hin. Now watch this. Passt auf. Then King Rehoboam consulted with the elders. Und König Rehoboam berief sich mit den Alten. He went to his covering, er ging zu seinem Schutz. Who had served his father Solomon, die vor seinem Vater Salomon gestanden hat, while he was still alive. Als er noch am Leben war. Saying, how do you counsel me to answer this people? Wie ratet ihr, diesem Volk Antwort zu geben? They spoke to him saying, und sie redeten zu ihm und sagten, if you be kind, wenn du zu diesem Volk gütig or gracious, right? Und gnadenvoll, if you be kind to this people, wenn du zu diesem Volk gütig and bist please them, und ihnen zu Willen and bist, speak good words to them, und gute Worte zu ihnen redest, then they will be your servants forever. Dann werden sie alle Tage deine Knechte sein. That speaks mountains to us about Christian leadership. Das ist für uns fundamental für christliche Leiterschaft. If you're in leadership of some kind, wenn du ein christlicher Führer bist, egal welcher Art, if you speak kind to your people, wenn du mit deinen Leuten nett sprichst, I think the worship team can testify. Ich glaube, das Anbetungsgruppe, die kann das auch bezeugen. Ich spreche sehr nett mit ihnen. After we're done. Ich danke ihnen jedes Mal, wenn wir fertig sind. Ich schätze sie sehr. Sometimes I'm under pressure. Manchmal bin ich unter Druck. And I'm a little bit driving, a little bit. Ich bin ein bisschen vielleicht treibend. And sometimes I'm a little bit critical. Manchmal bin ich ein bisschen vielleicht in my mind and kritisch. Purpose. Doch ich kehre im Gedanken gleich wieder um. Und ich beabsichtige, and immer wieder nett zu sein. Und wir haben ein wunderbares Anbetungsteam. Kein Problem. They love to worship with us. Sie haben die Anbetung gern they mit come uns. An hour early to the services. Und sie kommen eine Stunde früher zum Gottesdienst. They serve the body. Und sie dienen dem Leib. Okay, but look at verse 8. Schau dir Vers 8 an. But he forsook the counsel of the elders. Doch er verwarf den Rat der Alten. Which they had given him and consulted the young men. Den sie ihm geraten hatten und beriet sich mit den Jüngern. Who grew up with him and served him. Die mit ihm groß geworden waren und die vor ihm standen. You have to be careful. Du musst vorsichtig sein. Who your covering is. wer dein Schutz ist. Because you will find a covering of some kind. Weil du wirst irgendeinen Schutz finden. Verse 9, so he said to them, so sagt er ihnen, what counsel do you give that we may answer this people? Was ratet ihr, dass wir diesem Volk zur Antwort geben? Who have spoken to me? Das zu mir geredet hat. Saying, lighten the yoke which your father put on us. Und gesagt hat, erleichtere das Joch, das sein Vater auf uns gelegt hat. The young men who grew up with him spoke to him saying, und die Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, sagten zu ihm, thus you shall say to the people, das sollst du dem Volk sagen, who spoke to you saying, das zu dir geredet hat, your father made our yoke heavy, dein Vater hat unser Joch schwer gemacht, but you make it lighter for us, du aber erleichtere es uns. Thus you shall say to them, so sollst du zu ihnen reden, my finger is thicker than my father's loins, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüfte meines Vaters, whereas my father loaded you with a heavy yoke, nun denn mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen, I will add to your yoke, ich will euer Joch noch schwerer my machen, my father disciplined you with whips, mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, but I will discipline you with scorpions, ich aber werde euch mit Skorpionen züchtigen. Wow. Look at verse 15. Vers 15. So the king did not listen to the people. So hörte der König nicht auf das Volk. For it was a turning of events from God. Denn es war eine Wendung von Seiten Gottes. What was the result of a response of the people? Und was war das Resultat der Reaktion der Leute? When all Israel saw that the king did not listen to them, und als ganz Israel sah, dass der König nicht hörte auf sie, the people answered the king saying, da sagten die Leute dem König, what portion do we have in David? Welchen Anteil haben wir in dir? We have no inheritance in the son of Jesse. Wir haben keinen Erbteil am Sohn Jesses. Every man to your tents, O Israel. Jeder zu seinen Zelten, Israel. And the kingdom was divided. Und das Königreich war gespalten. Now it's interesting that this was in the plan of God. Das war im Plan Gottes. Because it was the judgment of God on Solomon. Es war Gottes Gericht auf Salomon. So think about this carefully. Denken wir darüber nach. That God can chastise me, Gott kann mich züchtigen, by allowing me to receive counsel from the wrong covering, indem er es zulässt, dass ich Rat von einem falschen Schutz empfange. What a chastisement! Was für eine Züchtigung! So this tells us that we need to be humble before God. Das sagt uns, dass wir vor Gott demütig sein müssen. Right, as it says in Hebrews 13, wie es in Hebräer 13 heißt. About the elders. Über die Älteren. Look what it says. I'll read it. Hebräer 13. Schauen wir da kurz hin. And verse 17. Obey your leaders and submit to them. Gehorcht und fügt euch euren Führern. For they keep watch over your souls. Denn sie wachen über eure Seelen. As those who will give an account. Als solche, die Rechenschaft geben werden. I will give an account. Ich werde Rechenschaft abgeben vor Gott. For the way I was a covering. Dafür, was für eine Art Schutz ich war. Wow. Okay, I want the leaders to come up now. Ich möchte, dass die Führer kommen. I want them to stand before me, says the Lord. Da sagt der Herr, ich möchte, dass sie vor mir stehen. I'm going to judge you according to Hebrews 13:17. Ich werde euch nach Hebräer 13:17 jetzt beurteilen. I want you to give an account. Ich möchte, dass ihr Rechenschaft of how abgibt. Responsibly you were a covering. Wie verantwortungsvoll ihr in eurer Funktion als Schutz wart. Wow. Wow. Everybody say wow. Wow. Wow. Wow. Thank you. How do I become a good covering? Wie werde ich ein guter Schutz? I have to have a covering. Indem ich selber einen Schutz habe. To be a covering. Um ein Schutz zu sein. The people who become Rambos, die Leute, die Rambos werden, who go outside of the covering, die den Schutz verlassen, they don't last long. Die überleben nicht lang. We would be a fool, wir werden wirklich töricht. As someone tried to convince me a number of years back, jemand wollte mich davon überzeugen vor ein paar Jahren, is not in the church anymore, ist nicht mehr in der Gemeinde. Thank the Lord. Gott sei Dank. They were trying to convince me that we don't need Baltimore anymore. Er wollte mich überzeugen, dass wir Baltimore nicht mehr brauchen. Stell dir das mal vor. We don't need Baltimore. Wir brauchen nicht We're mehr big Baltimore. Enough now. Wir sind groß genug. Do you know how quickly we would dissolve? Wisst ihr, wie schnell wir uns auflösen würden? We underestimate, and I've seen, church, Pastor Matt and I have seen church after church, Pastor Matt und ich, wir haben Gemeinde nach Gemeinde und Gemeinde gesehen, of the covering, die den Schutz verlassen and haben, they underestimate und unterschätzten the power of the covering. Die Wohlmacht, die wohltätige Macht des Schutzes, der Bedeckung. That protects from making bad decisions. Der davor bewahrt, schlechte Entscheidungen that zu treffen. Protects from discouragement. Vor Entmutigung zu that protects schützen. From demonic activity. Der beschützt vor dämonischer Aktivität. We probably could take the subject and expand it. Wir können das Thema unendlich weiterrollen. And oftentimes we don't know necessarily why. Und oft wissen wir gar nicht einmal genau warum. Alles, was wir wissen. They came outside the covering, die haben den Schutz verlassen. And their life is in ruin. Das Leben ist eine Ruine. The covering. Der Schutz. So let's just go over it quickly and we'll close. Wiederholen wir das kurz und dann we schließen have the covering wir. Of God's word, wir haben den Schutz von Gottes number Wort. One. Erstens. Right? His word. Sein Wort. I read it, ich lese es. I hear it preached. Ich höre es gepredigt. We have the covering of the pulpit. Wir haben den Schutz der Kanzel. We have number two. This is the covering of godly men and women. Zweitens, der Schutz von göttlichen, also gottesfürchtigen Männern und Frauen. Their wisdom in the word. Wir haben ihren Weisheit, der im Wort zu finden we ist. We have the word itself. Wir haben das Wort selber. Number two, we have godly men and women in the word. Wir haben gottesfürchtige Männer und Frauen, die im Wort sind. Bring us to the word. Die bringen uns zum Wort. And I was just thinking about how we counsel people. Und ich habe mir gerade gedacht, wie wir Seelsorge geben. Really, all counseling, as I mentioned a few weeks ago. Wie ich vor ein paar Wochen sagte, alle Seelsorge. Pivots off Romans 8:28. Die hängt am Römer 8:28. Right. All things work. Alles wirkt. Let's say this. God works all things. Das Gott wirkt alles. So I'm getting two versions confused. King James and mine. Let me read it exactly from the Schauen wir uns das jetzt wirklich genau an. Okay, Romans 8:28. Das ist Römer 8:28. And we know that God causes all things. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. All right. We know that God causes all things to work together for good for those who love him. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Okay, right away. Number one. Erstens. Do you believe this? Glaubst du das? Number two. Zweitens. Or maybe you don't love God. Oder vielleicht liebst du Gott nicht. And if you don't love God, und wenn du Gott nicht liebst, let's talk about that. Dann diskutieren wir das einmal. Why don't you love God? Warum liebst du Gott do nicht? You not know God? Kennst du Gott nicht? Are you too proud to receive God? Bist du zu stolz, von Gott was anzunehmen? If you love God, wenn du Gott liebst, then let's believe what God says. Dann glauben wir, was Gott sagt. And we bring people to his word. Und wir bringen Leute zu seinem Wort. To the covering. Zum Schutz. The living word. Das lebendige Wort. Not the letter of the word. Nicht den Buchstaben des Wortes. 2 Corinthians 3, that kills people. 2. Korinther 3, das tötet die Leute. That's not a covering. Das ist kein Schutz. The Bible is alive. Hebrews 4:12. Die Bibel lebt. Hebräer 4:12. Right? The covering, our covering is the living word of his grace. Unser Schutz ist das lebendige Wort seiner Gnade. Acts 20:32. Apostelgeschichte 20, right? Vers 32. The word of his grace. Das Wort seiner Gnade. So we have his word. Wir haben sein Wort. We have godly men and women. Wir haben gottesfürchtige Männer und Frauen. Who are over us in the Lord. Die über uns stehen im Herrn. And number three, we have the body of Christ. Drittens, wir haben den Leib Christi. And the body of Christ is a covering when it ministers the word. Der Leib Christi ist dann ein Schutz, wenn es das Wort bringt. I can pick the wrong covering. Ich kann mir einen falschen Schutz auswählen. And when I do that, und wenn ich das tue, it will be its own chastisement. Dann wird das die selbstfabrizierte Züchtigung sein. Because when you listen to someone you should not have listened to. Denn wenn du auf jemanden hörst, auf den du nicht hättest hören sollen. The results can be catastrophic in your life. Kann das Resultat eine Katastrophe sein? Right? If Rehoboam had listened to the elders. Hätte Rehoboam auf die Ältesten gehört. His covering. Seinen Warnschutz. The kingdom would have been united. Wäre das Königreich vereint geblieben. It was God's plan to divide it. Aber da es Gottes Plan war, es zu spalten, so Rehoboam was blinded. Wurde Rehoboam blind gemacht. He was allowed to follow his heart. Und es wurde ihm erlaubt, seinem Herzen zu folgen. Und sein Herz folgte der Weisheit der Jüngeren. So this is a covering.